Am Mikrofon Ecki Stieg. Auch mir ist es eine große Ehre, in meiner Funktion als stalinistischer Musikkritiker ein paar Worte über eines der größten Genies unserer Kulturgeschichte verlieren zu dürfen. Die Rede ist natürlich von alias Richtungsweisend auf dem großen Sektor des Kinderliedes ist der geradezu hymnische, sozialkritische Klassiker »Kommt ein Vogel gekommen« von Kinderlieder-LP »Verpisst euch, ihr Blagen«. Ein Stück, das vor allem in der Popwelt der Erwachsenen oft adaptiert wurde. Ich erinnere nur an »White Bird« von »It's a Beautiful Day«, den Underground-Klassiker »Ententanz«, »Stairway to Heaven« oder »Blue Monday« von »New Order«. Keine dieser billigen Kopien gelang es, die dichte Atmosphäre und die subtile Subversivität des Originals auch nur ansatzweise zu erreichen. Hören Sie jetzt eine der letzten noch existierenden Aufnahmen dieses Liedes, aufgenommen mit dem ersten Essinghausener Kinderchor der Klasse 2a. Keinem was beweisen, du bist mein Ruin. Ich zahl ständig drauf, doch tief in meinem Bauch, da quält mich was so sehr, das geht mir auf die Haut. Ich brauch dich jetzt nicht mehr. Ohne dich bin ich verloren, aber mit dir geh ich ein. Ohne dich. Manchmal möchte ich einfach schreien. Und der Tag, an dem du von mir gehst, wird ein neuer Anfang sein. Ohne dich bin ich verloren. Ohne dich, da geh ich ein. Ich bin allein. Ich kann auch verlieren. Ich weiß, wovon ich rede. Ein Leben mit dir. Vielleicht ein Schritt weit, noch tief in meinem Bauch, da quält mich was so sehr, das geht mir auf die Haut, ich brauch dich jetzt nicht mehr. Ohne dich bin ich verloren, aber mit dir geh ich ein. Ohne dich bin ich verloren, manchmal möchte ich einfach schreien. Und der Tag, an dem du von mir gehst, wird ein neuer Anfang sein. Ohne dich bin ich verloren. Ohne dich, da geh ich ein. Ich bin allein. Mein Herz, es schreit nach Liebe. Ich ließ dich viel zu oft allein. Erst heute bin ich stark genug, dir alles sein. Unser Silber und Gold hab ich nie gewollt. Ich will nur dich allein. Unser Silber und Gold hab ich nie gewollt. Ich will nur eins, nur dich allein. Es ist egal, was auch kommt. Es ist egal, wie's weitergeht. Unser Silber und Gold hab ich nie gewollt. Ich will nur dich. Du bist besser als das Leben, und das kann kein Zufall sein. Doch in den letzten Tagen zieht ein Sturm an uns vorbei. Mein Herz, es schreit nach Liebe, ich ließ dich viel zu oft allein. Erst heute bin ich stark genug, dir alles zu verzeihen. Unser Silber und Gold. Ich will nur dich allein. Unser Silber und Gold hab ich nie gewollt. Ich will nur eins, nur dich allein. Es ist egal, was auch kommt. Es ist egal, wie's weitergeht. Unser Silber und Gold hab ich nie gewollt. Feuer, unsere Liebe brennt zu tief in dir. los, so ein Gefühl geht nie vorbei. Jeden Tag nur mit dir, nur wir zwei. Wer bleibt da zu Hause? kennen uns schon ziemlich lang, doch mehr war bei uns nicht bisher. Warum schaust du mich jetzt so an, als wenn heute alles anders wär? Ich weiß nicht, was mit dir passiert ist, dass du jetzt doch so nah bei mir bist. Lauf dir lang schon in Gedanken hinterher. Ich hab noch nie mit dir das Gefühl erlebt, so ein Gefühl, in sich alles dreht. Hast du Zeit oder bist du frei oder lass uns einfach gehen? Ich hab noch nie mit dir alles mitgemacht. Wie viele Stunden hat diese Nacht? Worauf's ankommt und was dann kommt, werden wir beide schon sehen. Ich will ganz einfach nur bei dir sein, du mehr. was du so fühlst und was dich so stört. Ich will dich verführen, ganz nah bei dir sein, deine Wärme spüren, doch du sagst nein. Das ist der ganz normale Wahnsinn mit dir. Ich will dich immer so wie jetzt und hier. Das habe ich gleich erkannt und deshalb bleib ich hier. Ich hab mein Herz verloren an deine Zärtlichkeit. Um dich ganz nah zu spüren, würde ich den Kopf riskieren und lachend untergehen. Du bist irgendwo. Are you lonesome tonight? Spielen sie im Radio. Mit der Liebe lief was schief. Jeder Streit ging viel zu tief. Als wir zwei uns trennten, da war ich froh. Aber weiß, fehlst du mir? Wie geht es dir? Bist du auch so einsam wie, wenn du nicht schlafen kannst? Hast du manchmal auch vor den Träumen Angst? Wachst du auch am Morgen oft auf und spürst du hast geweint? Holt die Sehnsucht wieder ein. Bist du auch so einsam wie und deine Seele friert, weil das Leben nie mehr wie damals wird. So wie damals, als du mich liebtest und ich liebte dich, bist du manchmal auch so einsam ohne mich. Seit es dich gibt, brauch ich nicht mehr. sagt meine innere Stimme, du hast es genau so gewollt, dass die Lawine der Sehnsucht uns überrollt. Und dann geht das Licht aus und keiner schaut zu. Da ist die Versuchung, dir geht's wie mir und ich mach die Augen zu. Und dann geht das Licht aus, ein Wahnsinnsgefühl. Ich leg den Arm um dich, du weißt schon, was ich will. Thank you. lass mich nicht allein. Einsamkeit und dann werden wir zu zweit.

ein Wunder geschehen. Sein kann, dass die sich am Ende mal sehen.